Der Präsident der Republik Äquatorial Guinea, Obiang Nguema Mbasogo, richtete zum 105. Geburtstag von Präsidentin Kim Il-sung ein Glückwunsch-Telegramm an den verehrten Marschall Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Darin wünschte er herzlich, dass das koreanische Volk das Erstarken und Gedeihen erreicht und sich die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der Republik Äquatorial Guinea und der TVIAK weiterentwickeln, und erwies Genossen Kim Jong-un Hochachtung.